wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute stellen wir uns unter anderem die Frage, wie müssen die Menschen und Charaktere, vor allem auch die, die vorgeben, ganz andere Zustände herbeiführen zu wollen, wie müssen die beschaffen sein, damit sich bloß ja nichts wirklich je ändert? Es geht also heute um Typen, Typen, Typen, Typologie und Typografie. Der sich selbst genügende gesellschaftliche Pluralismus lebt ja von einer Vielzahl der Typen von Menschen. Und wir präsentieren heute eine Variantenschau des pluralen Konformismus. Unter dem Titel Der Zuschauer. Typologie der verschiedenen ökonomischen, politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Rollen, unter denen die Kontemplativität des Zuschauers und, wir möchten hinzufügen, des Zuhörers Personam aufzutreten pflegt, sowie über einige Mittel ihnen abzuhelfen. An diese kritische Typenlehre schließen sich dann später ein paar typografische Reflexionen an, und zwar über Satzzeichen, die vor allem auf Sensibilität des Schriftstellers in der Interpunktion aus sind und mit erstaunlichen Einsichten aufwarten werden. Der erste Beitrag kommt von der Führung der planetarischen Hierarchie und der zweite von Theodor W. Adorno. Die Produktionsbeziehungen und die Produktivkräfte haben einen Punkt radikaler Unvereinbarkeit erreicht, denn das bestehende Gesellschaftssystem hat sein Schicksal mit der Fortsetzung einer buchstäblich unerträglichen Verschlechterung aller Lebensbedingungen verknüpft. Mit Marx: Es ist also jetzt so weit gekommen, dass die Individuen sich die vorhandene Totalität von Produktivkräften aneignen müssen, nicht nur um zu ihrer Selbstbestätigung zu kommen, sondern schon überhaupt, um ihre Existenz sicherzustellen. Genau diese Aneignung der Produktionsmittel bleibt jedoch aus. Die Individuen verharren in generalisierter Passivität und zittern in ihren Rollen wie Kaninchen in einem Bau. Aber im Unterschied zum Kaninchenbau bieten ihre Rollen nur mehr einen trügerischen Schutz. Im faulenden Spätkapitalismus verfaulen auch die Formen, unter denen die passiven Individuen als Typen verfasst sind. Wo in der Epoche des Hochkapitalismus manchmal hinter den Charaktermasken das Menschliche hervorlugte, mithin das bürgerliche Individuum in seiner Rolle nicht ganz aufging, ist es heute so, dass das nachbürgerliche Individuum die Angst, mit seinem Arbeitsplatz auch das letzte ihm noch verbliebene Quäntchen Leben zu verlieren, mit der totalen Bereitschaft beantwortet, jede auch nur denkbare Rolle anzunehmen, welche ihm die Herrschenden gerade anzubieten scheinen. Nie war die Trennung der Individuen nicht nur voneinander, sondern auch von ihren restlos unglaubhaft gewordenen Rollen. Nie war diese Trennung offenkundiger als jetzt, wo sie schon nicht einmal mehr Anstalten treffen, ihre Monadenhaftigkeit vor anderen und sich selbst zu verstecken. In dem Moment, in dem die Trennung der Einzelnen total gemacht und also vollendet wird, entgrenzen sich die verschiedenen Rollen bzw. Typen und zerfließen in einem typistischen Brei. Musik. Aber doch ist es dabei geblieben, dass die Inszenierung der Verdinglichung und Entfremdung als Spektakel innerhalb des Spätkapitalismus jedem eine seine Rolle in der generalisierten Passivität aufzwingt. Niemand entgeht diesem Gesetz. Wer stets nur zuschaut, um die Fortsetzung nicht zu versäumen, der wird nie handeln. Und genauso hat der Zuschauer zu sein. Der Typus des Ich-Schwachen, den sich die total gewordenen Verhältnisse als perfekten Zuschauer ihrer Konzentrationsbewegung herangezogen haben, ist zwar unfähig zur Erfahrung, weil eine jede seine allzu brüchige Subjektivität im Innersten erzittern lässt. Dennoch weiß er, dass er wie jeder um sein Leben betrogen wird. Und deswegen ist seine Langeweile mit Angst perforiert. Aber es ist ihm unmöglich, seine existenzielle Bedrohung auf den Begriff zu bringen, denn das würde das Verlassen seiner Zuschauerposition voraussetzen. Die Misere auf den Begriff zu bringen, wäre bereits dieses Verlassen. Das ist aber verbunden mit Schmerzen, den Schmerzen der Selbstausbildung, was mit der Negierung der Identität auch die Negierung der Schutzillusion bedeutete, welche die Zugehörigkeit zu einem Typus bietet. So müsste sich Our Average Man aufs freie Feld begeben, wo man bekanntlich sehr leicht vom Blitz getroffen werden kann. Solange der Zuschauer jedoch keine Anstalten macht, sich zu bewegen, ist es so, als wäre seine prekäre Verfasstheit immer nur virtuell in Gefahr. Es ist ja doch meistens nur ein Bekannter, der in die Psychiatrie eingewiesen wurde oder gleich sich selbst eingewiesen hat. Heute entscheiden sich alle unbesehen und ganz ohne Aufhebens dafür, zu ignorieren, dass sie nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen haben, wenn sie nur die schüchternsten Vorbereitungen für den schon so lange ausstehenden Eingriff in die Zeit treffen, der eben nirgendwo anders als bei ihrem eigenen Leben einsetzte. Identität scheinen einzig die vorfindbaren, vorgegossenen Rollen zu verleihen. Jedoch ist es tatsächlich so, dass Individualität gerade die Negation dieser Rollen bedeutete. Diese Negation liegt jedoch bereits jenseits des Zuschauertums. Denn des Zuschauertums enthebt man sich allein durch die radikale Negierung aller Formen des Zuschauertums. Das kommt einer Münchhausiade gleich. Es ist wirklich das, dass man sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zieht. Es sind nur wenige, die diesen Weg einschlagen, und von diesen wenigen, erfahrungsgemäß wieder die meisten, die gerade erst aufgebrochen, mitten auf dem Weg müde werden. Diese und alle anderen fallen in die angeblich mannigfaltigen, tatsächlich jedoch erbärmlich kargen Rollen zurück, welche die spektakuläre Gesellschaft für einen jeden von ihnen bereithält. In der geschichtslosen Zeit der vollendeten Trennung muss die Allgemeinheit als Chimäre erscheinen. Ob die Geschichte als die allgemeine Geschichte der Gattung in den homogenen und leeren Zeitverlauf der Gesellschaft der vollendeten Trennung zurückkehrt, hängt davon ab, ob die reale Bewegung, der Zusammenschluss von Menschen, welche der Vernunft durch die Aneignung der Produktionsmaschinerie zur allgemeinen Verwirklichung verhelfen will, in die herrschende Raumzeitordnung zurückkehrt. Bis dahin muss jede Erkenntnis als bloß von privatem Interesse und bloß partikularer Gültigkeit erscheinen. Denn die Realität einer Erkenntnis wäre einzig ihre Kommunikation und Verwirklichung. Aber mit der Partikularität jeder Erkenntnis erscheint ihre Kommunizierbarkeit und damit erst recht ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen. Die Menschen meinen gewöhnlich, wenn sie etwas denken sollen, so müsse es etwas Besonderes sein. Dies ist Täuschung. Nur das Bewusstsein als Bewusstsein des Allgemeinen ist Bewusstsein der Wahrheit. Bewusstsein aber der Einzelheit und Handeln als Einzelnes, eine Originalität, die eine Eigentümlichkeit des Inhalts oder der Form wird, ist das Unwahre und Schlechte. Freilich, es hat wenig Sinn, einem Gehbehinderten zu sagen, er solle seine Krücken von sich werfen und ihn anschließend zum Stabhochsprung anzustiften. Aber zu einer Zeit, als der Volksmund Philosophie offenbar noch in schöne Kalendersprüche zu verwandeln wusste, hätte er gesagt, dass der Mensch an seinen Aufgaben wachse. Bei der Inangriffnahme dieser Aufgaben verlangt nur die Ungeduld das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel. Wir haben uns vorgenommen, die Rollen und Typen, unter denen die Subjekte verfasst sind, um überhaupt Subjekte zu sein, vors Auge zu stellen, indem wir eine Klassifizierung geben. Gelesen werden kann diese Typologie, wie es gerade gewünscht wird, lexikalisch oder zur Erbauung, zur Information oder zur Erbauung, zur Einschätzung einzelner Personen oder Gruppierungen oder zur Erbauung. Bei der Anwendung dieser Typologie ist es geboten, Vorsicht walten zu lassen. Unbedingt zu beachten ist dabei folgender Grundsatz. Sachte ins Dorf, die Pavern seien trunken. Behandelt werden die folgenden Typen. Mischformen, der Private alias Normale, der Konsument alias Kulturgenießende, der Romantiker, der Phlegmatiker, der Wanderprediger, das Fußvolk, suchendes Fußvolk, aktives Fußvolk, Volk, das Proletariat, der Psycholog, der Logiker, der Theoretiker alias Philosoph, der aktuelle Kritiker, der Skeptiker, die Dauersuchenden, der Modedenker alias Meisterschwätzer, der Künstler, der Homosexuelle, der Bübische, der Hypochondrische, der Berufsirre, der Nerd, der Groupie, der Linke, der Gewerkschafter, der Student und Christen. Treten immer und überall auf. Bei der Klassifikation der Individuen oder Gruppierungen, mit welchen wir es in dieser oder jener Weise zu tun bekommen, ist unbedingt zu beachten, dass die hier gegebene Typenlehre immer nur Typenreinformen, in keinem Fall aber Mischformen vorstellig machen kann. Dies versteht sich leicht aus dem vorhin zum typistischen Brei bereits erhellten. Alle Typen können in allen Kombinationen in einer Person oder auch Gruppierung auftreten. Fast nie hat man es mit der Reinform eines Typs zu tun, sondern meistens nur mit Momenten desselben, die in einer persönlichen Auswahl zu einer Geschmacksrichtung zusammengestellt sind. Dennoch lässt sich feststellen, dass ein Typ meistens der Beherrschende ist, dass einem Typen die anderen noch vorhandenen untergeordnet sind. Und das übrigens, dieses Rollenspiel, ist denn auch schon die Essenz dessen, was man sich heute Individualität zu nennen angewöhnt hat. Zu beachten ist auch, dass es provisorische Rollen gibt, die auf die endgültigen vorbereiten. Provisorische Rollen sind der Einführungsritus in die endgültige Rolle, die ein jeder nach der ihm zugedachten Fasson als positives und bewahrendes Element im Getriebe des Warensystems zu erfüllen hat. Will wie der Konsument, Kulturgenießende, betrogen sein. Im Unterschied zu diesem aber besonders komfortabel, weil besonders abgeklärt kontemplieren. Wie ein stoischer Sklave glaubt der Private sich umso freier, je mehr alle Ketten der Autorität ihn fesseln. Er meint, individuell genug zu sein und ist deshalb zu ambitionslos, als dass er auf die Idee käme, sich noch in eine andere Rolle einzuarbeiten. Seine Rolle ist eine endgültige. Der Private alias Normale gibt sich einen Anschein von Bescheidenheit bzw. Genügsamkeit, hält viel auf seine Spontaneität. Dabei ist nichts in seinen Bewegungen auszumachen, dass es wert wäre, tatsächlich spontan genannt zu werden. Je unmittelbarer vielmehr das private, normale Individuum seinen Ausschlag gibt, desto tiefer hat in Wahrheit Vermittlung sich niedergeschlagen. In den prompt antwortenden, widerstandslosen Reflexen ist das Subjekt ganz gelöscht. Je näher Organismen dem Tod, umso mehr regredieren sie auf Zuckungen. Einfacher ausgedrückt: Ach, mit denen ist nicht viel los. Ziemlich vergammelter Haufen. Der Konsument alias Kulturgenießende kann auch einfach Klabber genannt werden. Er ist der Vertreter eines Typus, der sehr weite Verbreitung gefunden hat. Er ist in allen Klassen zu finden. Als Charakterzug kommt er bei allen anderen Typen vor. Der Kulturgenießende hat sich zum Spezialisten der mannigfaltigen und doch sämtlich gleichen Vergnügungen ausgebildet, welche das Spektakel zur Zerstreuung anbietet. Er weiß alles über den neuesten Film, den angesagten Regisseur, die Untergrundmusikströmung à la mode, zu besuchende Kunstausstellungen, abgedrehte Partys und Shops und schicke Clubs. Man darf annehmen, dass das Bewusstsein der Konsumenten selbst gespalten ist zwischen dem vorschriftsmäßigen Spaß, den ihnen die spektakuläre Gesellschaft als Kultur in Filmen, Theaterstücken, Musik und mit dieser Musik beschallten Zappelschuppen oder Partys verabreicht, und einem nicht einmal sehr verborgenen Zweifel an ihren Segnungen. Aber nicht nur fallen die Konsumenten auf Schwindel herein. Sie, wie überhaupt alle, wollen bereits einen Betrug, den sie selbst durchschauen, sperren krampfhaft die Augen zu und bejahen in einer Art Selbstverachtung, was ihnen widerfährt. Uneingestanden ahnen sie, ihr Leben werde ihnen vollends unerträglich, sobald sie sich nicht länger an Befriedigungen klammern, die gar keine sind. This is very disgusting. Der Typus des Konsumenten bzw. Kulturgenießenden ist als Rolle in den allermeisten Fällen ebenso wie der normale und private die Endstation für alle anderen Typen. Der Romantiker. ist mit sich selbst nicht identisch, aber gerade deswegen nicht aktiv, sondern im Gegenteil tief antriebslos. Er zieht mit hängenden Schultern und auch sonst schlechter Haltung wie eine geschlagene Katze durch die Welt. Er gehört zu jenen idealistischen Naturen, die plötzlich von einer mächtigen Idee getroffen, gleichsam auf der Stelle von ihrer Wucht erdrückt werden, manchmal sogar für immer. Ihre Kräfte reichen nie aus, um sie je zu bewältigen. Deshalb beginnen sie leidenschaftlich an sie zu glauben. Und so vergeht ihr ganzes späteres Leben in den letzten Zuckungen unter dem auf ihnen lastenden Felsbrocken, der sie bereits zur Hälfte zerquetscht hat. Nichts in diesem Individuum, das aufgrund seiner relativen Verständigkeit gegenüber dem, was das Hohe wäre, in seiner Form klappert, treibt es dazu, auch wirklich Maßnahmen zu seiner Ausbildung zu ergreifen. Der Romantiker hat ja schon versucht, den fremden Gedanken zu denken und weiß daher, dass es Schmerz bedeutet. Er weiß, dass Maßnahmen, die zur Ausbildung von Individualität taugen, eben gerade nicht solche sind, die immer nur die Bestätigung der als ureigen erfahrenen Meinung bringen, sondern vielmehr ihre ständige Selbstinfragestellung. Das ist ihm zu schmerzhaft. Kaum weniger schmerzhaft aber dürfte die schier unerträgliche Spannung sein, die wegen seiner bis ins Absurde überzogenen Vorstellung der Distanz zwischen Idealischem und Tatsächlichem in ihm wühlt und an der er zu zerbrechen droht. Die spezifische Form des romantischen Zuschauertums besteht also darin, den Weg der Bildung als nur von Heroen und sonstigen Gottgleichen zu begehen, anzusehen. Deswegen nimmt er eine besonders beharrliche, kontemplative Haltung ein, beachtet und bewundert mit großen Augen, was er selbst, wenn er sich doch nur einmal ins Handgemenge mischen würde, unter Umständen sogar besser als so manch anderer zur Bedeutsamkeit aufgeplusterter Nichtsnutz hinbekäme. Siehe der Künstler, siehe der Philosoph. Aber er hat nun einmal solch wahnsinnige Angst, Fehler zu begehen und steckt den Kopf in sein Unglück, wie der Vogel Strauß den seinen in den Sand. Phlegmatiker ist ein Romantiker, allerdings ohne den Hauch einer Idee. Von diesem Typus gilt noch immer, was Adolf Knigge von ihm sagte. Faule und phlegmatische Menschen müssen ohne Unterlass getrieben werden. Und da noch fast jeder Mensch irgendeine herrschende Leidenschaft hat, so findet man zuweilen Gelegenheit, durch Aufrührung derselben solche schläfrige Geschöpfe in Bewegung zu setzen. Es gibt unter ihnen solche, die bloß aus Unentschlossenheit die kleinsten Arbeiten jahrelang liegen lassen. Auf einen Brief zu antworten, eine Quittung zu schreiben, eine Rechnung zu bezahlen, ja, das ist eine Haupt- und Staatsaktion, zu welcher unbeschreibliche Vorbereitungen gehören. Bei ihnen muss man zuweilen wirklich Gewalt brauchen. Und ist das schwere Werk einmal überstanden, dann pflegen sie sich recht dankbar zu bezeugen, so übel sie auch anfangs unsere Zudringlichkeit aufnahmen. Thank you. Wanderprediger oder einfach Guru. Sofern er nicht im Bereich des Geistes umtriebig ist, auch Rockstar, Klickenchef etc. Jedenfalls Führungsfigur. Obwohl er viele Anhänger zu haben pflegt, ist er sehr einsam. Ist er Geistesarbeiter, repräsentiert er den höchsten Stand der geistigen Produktivkräfte. Diese entwickelt er wie der Philosoph, überwiegend in seinem wohltemperierten Schreibzimmer. Da er jedoch das bloße in sich kreisende Theoretisieren hasst, auch unterwegs zum mündlichen Vortrag in allen Landen. Seine Schriften, als auch das in der Hitze des Gefechts oft ziemlich heiser mündlich vorgetragene, umgeben sich mit dem Anschein von Aufklärung, dienen in Wirklichkeit jedoch eher dem Heranziehen seines Fußvolkes. Dieses Heranziehen von Adepten, Nachplapperern, Mitläufern, zuweilen aber auch ein oder zwei im Argumentenkrieg brauchbaren Mannen, mithilfe erstaunlich wirksamer Taktik und Strategie, welchselbige man auch als Pädagogik benamsen kann, ist die Weise seines Wirkens. Obwohl er viele Schüler hat, fallen eine nicht geringe Zahl von ihnen immerzu von ihm ab und nicht die schlechtesten, sodass er sehr traurig wird. Er weiß das dann als Vatermord zu beschreiben und hat damit meistens auch nicht ganz Unrecht. Allein ist er kein Vater, hat keine Kinder, sondern verhält sich immer nur vaterisierend. Einer tragischen Komik, die nur sehr wenig tragisch ist, entbehrt daher nicht, was ein Heimleuchter ihm einst von ihm unbemerkt in sein Stammbuch geschrieben hat. Was? Du suchst? Du möchtest dich verzehnfachen, verhundertfachen? Du suchst Anhänger, suche Nullen. So ist die Pädagogik des Wanderpredigers in eins seine Stärke, als auch die spezielle Weise seines Zuschauertums. Denn statt dass er seine Nachplapperer und Mitläufer hin und wieder ohrfeigte, wenn sie allzu offensichtlich nachplappern und mitlaufen, kommt es nur allzu oft vor, dass er sie bebauchpinselt. Insofern es seiner Einsamkeit zuzuschreiben ist, ist das nicht verwerflich, weil es nur allzu menschlich ist. Ein weniger mildes Urteil ist jedoch am Platze, wenn er solchermaßen sein eigenes Fußvolk gibt. Das tut er zum einen aus ganz praktischen, in der Ökonomie seines Wirkens zu suchenden Gründen, weil er viel Wanderpredigen und schreiben muss, um seinen Platz im oft kaum über Jahresfrist reichenden Gedächtnis seines Fußvolks zu behaupten. Zum anderen aber auch, um diesem seine Nähe zu beweisen. Er übertrifft sich dann selbst in der Vereinfachung der Darstellung seiner vormals mühsam entwickelten Thesen. Zum Behufe der Verständlichmachung derselben dampft er sie ein, bis nur noch ein lächerlicher Bodensatz übrig bleibt. Das hat aber zumindest das Gute, ganz billig und hinreichend sein Falsch aufzuzeigen, wodurch sich, da er sich selbst dementiert, mühsame Widerlegungen erübrigen. Es tritt aber auch das entgegengesetzte Phänomen auf. Zuweilen umgibt sich der Wanderprediger mit dem Nimbus von Weisheit, indem er besonders abstrakt daherredet, sodass es, obgleich oft unverständlich, sehr beeindruckend wirkt. Wenn er jedoch aufgefordert wird, dies oder jenes unverständlich daherpostulierte zu erklären, wird er hektisch und fängt an zu stottern. Auch daran wird deutlich, dass er nicht der Herr über seine scheinbar bis ins Letzte durchdachte Kritik ist, der zu sein, er sich stets präsentiert. das Fußvolk, auch bekannt als Spitz der Hund. Ein wunderlich Ding. Es mangelt den dem Fußvolk Zugehörigen nie an Einfällen, aber selten passen ihre Einfälle auf die Gelegenheit, wo sie angebracht werden, oder kommen erst, wenn die Gelegenheit vorbei ist. Sie sprechen viel, aber immer ohne sich einen Augenblick zu bedenken, was sie sagen wollen oder wie sie es sagen wollen. Die natürliche Folge hiervon ist, dass sie selten den Mund auftun, ohne etwas Albernes zu sagen. Zum Unglück erstreckt sich diese schlimme Gewohnheit auch auf ihre Handlungen. Denn gemeiniglich schließen sie den Käfig erst, wenn der Vogel entflogen ist. Um diesen Effekt zu mildern, wird von Seiten der Wanderprediger manchmal gefordert, dass das Fußvolk gar nicht erst frei rede. Die Aktivität des Fußvolkes besteht dann in der Hauptsache darin, möglichst vernehmlich und mit allem Nachdruck die vom Wanderprediger formulierten Thesen bei passender als wie unpassender Gelegenheit aller Welt ins Gesicht zu krähen. Es verhält sich wesentlich bewundernd, sowohl gegen seinen Wanderprediger als auch gegen sich selbst. Sein lächerliches Nichtstun baut an Mythen von Wichtigkeit des Wanderpredigers als auch sich selbst. Es verhält sich mit einem Worte kontemplativ. Das fußvölkische Milieu besitzt nichts als seine guten Absichten und möchte sofort von deren Zinsen leben, in der alleinigen Form der Stellung seiner gehaltlosen Ansprüche. Panisch fürchtet es die Anwendung des Wanderpredigerdenkens auf seinen eigenen Fall. Alles in allem ist über das Fußvolk zu sagen, dass es trotz aller wunderlicher Eigenschaften dennoch oft dorthin gleich Eisen an einem Magneten sich anziehen lässt, wo Geist oder zumindest geistige Regung zu finden ist. Daher kann es, sofern es nicht Missbrauch als Wünschelrute erfährt, als Indikator für Vernunft to come up angesehen werden. Das Fußvolk, sofern es revolutionären Individuen bzw. Ideen auf dem Fuße folgt, ist die Kinderkrankheit des Erscheinens einer jeden neuen revolutionären Bewegung. Man versteht daraus die gewisse Notwendigkeit, die dem Fußvolk als reales Moment von geistiger Bewegung innewohnt. Die ehrgeizigsten des Fußvolks verspüren die Notwendigkeit zu schreiben und ihre Schriften sogar zu veröffentlichen, um abstrakt ihre abstrakte Existenz bekannt zu geben, wobei sie glauben, ihr dadurch einigen Bestand zu verleihen. Sie nähern sich dadurch dem Typus des Wanderpredigers an, aber nur zum Schein. Denn man muss, um schreiben zu können, selbst gelesen haben, und um lesen zu können, muss man zu leben verstehen. Der Fußvölkische kann jedoch das wirkliche Leben nicht kritisch betrachten, weil seine ganze Haltung gerade bezweckt, seinem trübsinnigen Leben zu entgehen, indem er es sich zu verheimlichen versucht und besonders indem er vergeblich versucht, die anderen diesbezüglich irrezuführen. Um zu der ihn sehr reizenden Behauptung einer persönlichen Autonomie zu gelangen, fehlt ihm nur die Autonomie, die Persönlichkeit und das Talent, auch nur irgendetwas zu behaupten. Er muss postulieren, dass sein Verhalten wesentlich gut ist, weil radikal, ontologisch revolutionär. Mit dem Blick auf diese eingebildete zentrale Garantie hält er seine 1000 gelegentlichen Irrtümer und Unzulänglichkeiten für unwesentlich. Er tröstet sich über sie hinweg und entschuldigt sich, indem er versichert, dass er diese Irrtümer nicht wieder machen wird und dass er sich überhaupt prinzipiell verbessert. Aber mit der gleichen Blöße steht er den folgenden Irrtümern gegenüber. wenn es nicht selber theoretisiert, so übt das aktive Fußvolk auch mannigfaltige andere, oft für das Dasein des Wanderpredigers notwendige Tätigkeiten aus, zum Beispiel Wasserglasträgertätigkeit auf Podiumsdiskussionen. Das aktive Fußvolk kann auch einfach als Zellteilung des Wanderpredigers verstanden werden. Frei zwischen verschiedenen Wanderpredigern flottierendes Fußvolk, daher noch nicht zur Aktivität entschlossen, kann, vergleichbar den Wechselwählern in der offiziellen Welt, als das Hauptagitationsobjekt angesehen werden, oft aber auch prinzipiell parteiuntauglich. Wie schon Hegel sagte, unbewusster Teil der Gesellschaft. Ist revolutionär oder nichts, wie schon Marx wusste. Wenn nichts, so siehe dazu Volk. In der Geschichte sind immer nur Ansätze zur Bildung des Proletariats zu finden. Diese sind ausnahmslos gescheitert und vergessen. Heute gibt es nur Arbeitermassen, kein Proletariat. Indes wird es niemand anderes als das Proletariat sein, welche die Gattung zum historischen Subjekt macht. Dazu bildet es sich zunächst als Klasse. Dies jedoch nur, um die herrschende Klasse aufzulösen und das bestehende Gesellschaftssystem aufzuheben. Es hat kein anderes Ziel, als die befreite, das heißt klassenlose Gesellschaft einzuführen. Mit dem Erreichen dieses Ziels löst es sich selbst auf. Der Psychologe hat wirkliche Einsichten in die Psyche und macht den antagonistischen Charakter der gesellschaftlichen Realität offenbar, soweit innerhalb der vorgezeichneten Arbeitsteilung seine Theorie und therapeutische und aufklärerische Praxis reicht. So kennt er aus seiner Beobachtung der seelischen Reaktionsformen oft recht genau die verheerenden Wirkungen, welche das Leben in der täglichen Entfremdung im von der Verdinglichung umzingelten Subjekt anrichtet. Da er sich aber leider oft fast ebenso ignorant gegenüber dem Allgemeinen, das heißt der Objektivität der Ware und der warenförmigen Objektivität verhält, wie der Logiker gegenüber dem Einzelnen, der Realität des Psychischen, des Somatischen und der zwischen diesem wirksamen Dynamik, münden seine wirklich brisanten Erkenntnisse in eine eigenartige Leere, in das diffuse Jenseits der empfindenden Subjektivität. In der bestehenden Verfassung des Daseins gehen die Beziehungen zwischen den Menschen weder aus ihrem freien Willen noch aus ihren Trieben hervor, sondern aus sozialen und ökonomischen Gesetzen, die sich über ihren Köpfen durchsetzen. Wenn in ihr die Psychologie sich menschlich oder gesellschaftsfähig macht, indem sie so tut, als wäre die Gesellschaft die der Menschen und von ihrem Innersten selbst bestimmt, so leiht sie einer inhumanen Realität den Glanz des Humanen. Am ehesten Potenzial hat der Psycholog, insofern er unter die orthodoxen Freudianer zählt. Die Anhänger der revisionistischen Schule der Psychologie, C.G. Jung, Erich Fromm und Konsorten, sind dagegen keinen Heller wert. Hat die Rolle des um die Katastrophe angeblich Wissenden meisterlich eingeübt. Sein Verhalten ist das der durchdachten Kontemplation der Verhältnisse und sein Denken ist nichts als der durchdachte, gesunde Menschenverstand. Erkennbar ist er an der Haltung: Man widerlege mich, so ich je etwas Falsches gesagt haben sollte, was ich nicht glaube, denn sonst hätte ich ja gar nichts gesagt. Seine Widerlegungen leitet er mit einem triumphierenden und festen Falsch ein. Er ist Meister im Deduzieren und kann ewig währende Vorträge halten, in denen ganz ohne jeden Irrtum der Beweis für die Richtigkeit dieses oder jenes wissenschaftlich erwiesenen Arguments erbracht oder zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass dieses oder jenes Ding nicht richtig eingerichtet ist. Sein Lieblingswort ist Zweck. Diesen sollen sich die Menschen endlich setzen und sich nicht die ganze Zeit von Irrtümern, Fehlschlüssen, ablenken lassen. Er ist Positivist und von einem unerschütterlichen Glauben an die Naturgesetze. Als solcher hasst er mit Leidenschaft die psychischen Realitäten und insbesondere das Unbewusste, welches er einfach verleugnet. Obwohl er vorgibt, den akademischen Wissenschaftsbetrieb zu kritisieren, wie er als Sonderform des Skeptikers überhaupt alles zu kritisieren weiß, ist er in Wirklichkeit tief wissenschaftsgläubig und also genau das, als dessen Gegenteil er sich selbst immer vorstellt: Metaphysiker. Denn er betreibt selbst unermüdlich Wissenschaft, er bringt Beweise für andere Beweise, die er an anderer Stelle jedoch bereits hinlänglich bewiesen hat, und beweist so nichts anderes, als dass er, ein meist recht hilfloser Axiomatiker, ein verbohrter Dogmatiker ist. Das wird daran erkenntlich, dass wenn man nur einmal nachfragt, am besten im Stile des sokratischen Gespräches, er zwar gern erklärt, aber irgendwann nicht mehr weiter kann, weil er schnell bei seinen starren Axiomen, die auf Glauben, verknöcherter Überzeugung und einer gehörigen Portion Ressentiment fußen, anlangt. Jedoch erfüllt der Logiker eine gewisse Funktion, indem er seinerseits die Unzulänglichkeit des Philosophen vorführt. Sein gesunder Menschenverstand ist gewitzt genug, um durch wenige pseudonaive Nachfragen oder den einen oder anderen formallogischen Kniff die abstrakten Gedankengebäude manches aufgeblasenen Theoretikers zum Einsturz zu bringen und diesen dadurch vor versammelter Mannschaft der Lächerlichkeit preiszugeben. Der Logiker wird in dem Maße überflüssig, indem es dem Philosophen gelingt, in Prosa über die Welt zu reden, also seine intellektualisierende Zuschauerrolle zu verlassen. Aber dennoch, das Fortbestimmen des Logikers ist bloß ein Fortbestimmen seines Autismus. Seine Kategorienarbeit bloß eine Arbeit an seinem gegen die Welt hermetisch abgeschlossenen Denkereisystem. Sein Bild von der Welt bloß ein Weltbild. Hinter der streng und zwingend anmutenden Verstandestätigkeit des Logikers halten sich infantile Hängematten-Ideologien versteckt. Im Privatleben kommt er meistens auch nicht so gut zurecht, da Gefühle für ihn unwissenschaftlich und daher so gut wie inexistent sind. Sein Konterpart ist, es liegt auf der Hand, der Psychologe. Der Logiker tritt oft als Wanderprediger auf und hat sich dann ein besonders dummes Fußvolk herangezogen. Theoretiker, alias Philosoph, beherrscht die Begriffe und macht keinen Hehl daraus. Er wirkt zunächst als recht freundliche Natur, kann aber sehr schlecht gelaunt bis ungehalten werden, wenn ihm irgendein Dahergelaufener die eine oder andere Unstimmigkeit in seinen bereits geschriebenen oder auch ungeschriebenen, jedenfalls immer sehr dicken Büchern nachweist. Obwohl er ein außer der Welt hockendes Wesen ist, gießt er manchmal einen kleinen Teil seines immensen Wissens nach essayistischer Manier in eine wohlfeile Form, welche er vermittels Publikationen mit wohlklingenden Titeln oder Untertiteln der Öffentlichkeit zu kommunizieren gedenkt. Da er abgeschieden von der Welt lebt, kann es vorkommen, dass aktuelle Entwicklungen gänzlich an seinem ausgefeilten Apparat von Deduktionen, Induktionen und dergleichen mehr, je nach der Art des heute freilich antisystematischen Systems, vorbeigeht. Aber das macht ihm nur wenig aus, da er ein sehr gelahrter und zugleich ganz ungeachtet seiner Gelahrtheit sehr beschränkter und in allen Sachen, die das praktische Leben betreffen, höchst einfältiger Mensch ist. Man soll ihm eine gewisse Redlichkeit aber nicht durchweg absprechen. Er bemüht sich immerhin und liest, wenn auch unbrauchbares Zeug von seinesgleichen, und schwatzt, wenn auch unbrauchbares Zeug mit und über seinesgleichen viel. Alles in allem ist er zu gelahrt, um ein Wanderprediger zu sein. Außerdem ist er zu gelahrt, um dem Fußvolk anzugehören. Ein Künstler, obwohl mit viel und famosem Eigendünkel versehen, ist er auch nicht. Es ist ein Risiko, ihn mit dem Meisterschwätzer zu verwechseln. Geschieht dieses, macht es freilich nichts. Denn mit zunehmender Häufigkeit fällt er sogar in eine Person mit ihm. Ist ein Etikettenschwindel, verfasst Schriften, welche sowohl von Dauersuchenden als auch Angehörigen des Fußvolks und anderen aktuellen Kritikern, manchmal von Philosophen und sogar von Wanderpredigern, unter dem Trademark Kritik auf der Höhe der Zeit gekauft und sodann von ihnen eilends verschlungen oder auch rezipiert werden. Schreibt und beschwert sich zumeist über Linke, welche jedoch ebenfalls einen nicht geringen Teil seines Publikums ausmachen, wenn auch in abnehmender Zahl, weil er sie als selber gewesener Linker schon sehr lange kritisiert. Sind alle Linken von dannen gezogen? So muss es der aktuelle Kritiker verstanden haben, im akademischen Betrieb untergekommen oder aber Autor diverser, meistens linker Blättchen geworden zu sein. Sonst endet seine Karriere. Seine Tätigkeit unterliegt weniger Modeerscheinungen, als sie es oberflächlich betrachtet vermag, diese selbst hervorzubringen. Der aktuelle Kritiker entdeckt in seinen Schriften zwingende Punkte, und beweist mittels ihrer, weshalb es ebenso zwingend vonnöten ist, diese zu beachten. Gibt also gern Handlungsanweisungen, welche dann aber sehr platt ausfallen. Aus dem einfachen Grunde, weil die Punkte, die er als zwingend in seinen Schriften und Reden vorstellt, einerseits so zwingend gar nicht sind und andererseits, weil sie, so etwas Wahrhaftes in ihnen entdeckt ist, bereits dermaßen hinlänglich bekannt sind, dass das alles fast schon Schnee von gestern ist. Seine Schriften sind nie originell, in der großen Mehrzahl lauwarme Aufgüsse von Bekanntem, jedenfalls auffällig oft um ein gehöriges schlechter als das, was der aktuelle Kritiker zu kritisieren vorgibt. Er ist journalistisch sehr aktiv. Seine Schriften erschöpfen sich gern in der endlosen Widerlegung eines anderen aktuellen Kritikers, mit dem er früher manchmal einiglich zusammenarbeitete. Der aktuelle Kritiker spickt seine Texte je nach Gusto mit Zitaten aus meist toten Denkern und vor allem aus der Tagespresse, um ihnen so das gewünschte Quantum Objektivität zu verleihen. Da er die Welt nach seinen Maßstäben am liebsten sofort ummodeln will, sitzt er auf heißen Kohlen und wird deswegen gern Wanderprediger. Zu dünkelhaft und selbstüberzeugt, aber auch zu informiert, um dem Fußvolk anzugehören. Vielleicht noch mehr als den Logiker charakterisiert seine Zuschauerrolle, dass er durchdacht kontempliert, wobei gerade auf der Herausstellung dieser scheinbaren Durchdachtheit sein mehr oder minder großer Erfolg basiert. Skeptiker ist ein Herdentier, obwohl er sich wie der Private als individuellster unter allen Individuellen glaubt. Wenn jemand zu verstehen gibt, er sei kein Skeptiker, so hört der Skeptiker das ungern. Er sieht diesen jemand darauf an mit einiger Scheu und bald heißt er ihm gefährlich. Es ist den Skeptikern, als ob sie bei Ablehnung der Skepsis von ferne her irgendein bedrohliches Geräusch hörten, als ob irgendwo ein neuer Sprengstoff versucht werde, ein Dynamit des Geistes, vielleicht ein neu entdecktes russisches Nihilin. Ein Pessimismus, der nicht bloß Nein sagt, Nein will, sondern, schrecklich zu denken, Nein tut. Gegen diesen tätigen Pessimismus gibt es anerkanntermaßen heute kein besseres Schlaf- und Beruhigungsmittel als Skepsis. Den sanften, holden, einlullenden Mohn Skepsis. Und Hamlet selbst wird heute von den Ärzten der Zeit gegen den Geist und sein Rumoren unter dem Boden verordnet. Dies unterirdische, bestimmte Nein ist fürchterlich, sagt der Skeptiker, als ein Freund der Ruhe, und beinahe schon als eine Art von Sicherheitspolizei. Stille endlich, ihr pessimistischen Maulwürfe! Der Skeptiker nämlich, dieses zärtliche Geschöpf, ist darauf eingeschult, bei jedem Nein, ja schon bei einem entschlossenen harten Ja zu zucken und so etwas wie einen Biss zu spüren. Ja und Nein, das geht ihm wieder die Moral. Umgekehrt liebt er es, seiner Tugend mit der edlen Enthaltung ein Fest zu machen, etwa indem er spricht: Hier traue ich mir nicht, hier steht mir keine Tür offen. Oder: Gesetzt sie stünde offen, wozu gleich eintreten? Hat die Zeit nicht Zeit? Also tröstet sich ein Skeptiker. Und es ist wahr, dass er einigen Trost nötig hat. Skepsis nämlich ist der geistigste Ausdruck einer gewissen, vielfachen physiologischen Beschaffenheit, welche man in gemeiner Sprache Nervenschwäche und Kränklichkeit nennt. Deswegen weist sein Typus Ähnlichkeiten mit dem des Romantikers auf. Er ist die allgemeine Erscheinungsform sowohl des Dauersuchenden als auch des Logikers. Dauersuchenden sind zumeist schon älteren Baudatums. Ewige Studenten oder ewige Privatstudenten, deren Stimme aus den Weiten der studentischen oder privatstudentischen schlechten Unendlichkeit schwach zu uns dringt. Betreiben jahrelanges skeptizistisches Studium, welches nichts besser charakterisiert, als dass sie zuerst die Kritik an einer Kritik, als diese Kritik selbst überhaupt je lesen. Bevorzugt von aktuellen Kritikern, aber auch Wanderprediger. In dieser eigenartigen Verfahrensweise ist wahrscheinlich der Schlüssel zu ihrem Dauersuchendentum zu finden. Denn wie sollten sie so jemals zu dem gelangen, was politisch versierte, fußvölkische Position zu nennen pflegen? Ihr naseweiser Skeptizismus gibt ihnen das Gefühl, über alles erhaben zu sein, über allem zu stehen. Virtuell die Gewissheit, mit der Sache selbst in enger Fühlung sich zu befinden, während es doch in Wirklichkeit so ist, dass ihr Dauersuchendentum sie buchstäblich aller Lebendigkeit des Gedankens enthebt. Abstrakt-Heinis. Deshalb stünde es ihnen nicht schlecht zu Gesichte, wenigstens einmal versuchsweise eine Position einzunehmen. Was würden sich diese armen verhinderten Philosophen wundern, was alles sich ihnen auf einmal aufschließen würde? Wie wenig blutarm der Gedanke tatsächlich sein kann, wenn er mit dem Ziel gedacht wird, seinen Gegenstand endlich zu verändern, statt immer nur zu betrachten. Der Grad ihrer Verkrachtheit ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Man trifft auf vollendete Wirrköpfe ebenso wie auf philosophisch Anmutende. Ihre Existenz ist deswegen durchweg so augenfällig jämmerlich, weil sie, wahrscheinlich wegen der beachtlichen Dauer ihres Suchendentums, schon einmal an Gedanken vorbeigekommen, des Gedankens also nicht abhold sind. Gerade deswegen wissen sie oft heimlich um ihre Jämmerlichkeit. Aber die Welt entwickelt ihr Unwesen immer weiter zum vollendet Falschen fort, bis schon das Wahre zu einem Moment des Falschen geworden ist. Dieses wissen sie. Damit rechtfertigen sie ihren Skeptizismus. Sofern sich die Dauersuchenden überhaupt je fortentwickeln, ist es in ihrem Dauersuchendentum teleologisch angelegt, dass sie einfach sang- und klanglos aus jedermanns Blickfeld verschwinden und dann eine ruhige Alltagsexistenz führen, als Konsument oder als Privater. Oder sich suizidieren, das aber nur in besonders schlimmen Fällen. Oder sie gehen über in den Typus des Philosophen. Denker, alias Meisterschwätzer, produziert vom Fließband Theoriekonglomerate, welche nur noch die vollendete Immanenz kennen. Er kennt ganz folgerichtig überall nur noch Zeichen, denen nichts entspricht. Der Modedenker beeinflusst erstaunlicherweise manchmal den Wanderprediger, wahrscheinlich weil er auch gerne so omnipräsent wäre wie der Modedenker, obwohl er ihn heftig zu kritisieren pflegt. Der Modedenker feiert große Erfolge bei künstlerischen Linken, manchmal auch bei linken Künstlern und Künstlern. Eigentlich selbst ein Künstler, namentlich ein Denkkünstler. Star der Nichtintelligenz, der endlos über Scheinprobleme daher schwätzt und dabei genau die Rolle erfüllt, welche die Gesellschaft für ihn vorgesehen hat. Die wirklichen Probleme zu verschleiern. Im Modedenker und seiner Allgegenwart in den Medien und Feuilletons, kurz an seiner hohen Wirkung in der Öffentlichkeit, ist augenfällig, dass der dialektische Gedanke sich allgemeingesellschaftlich zurückbegeben hat ins vordialektische Studium. In die mit dem Anschein von kritischer Elaboriertheit versehene Darlegung, jenes Ding habe seine so mannigfach vielen Seiten, dass über es schlicht gar nichts mehr ausgesagt werden könne. Der Modedenker postuliert, dass einzig noch über einen gewissen Diskurs geredet werden könne. Da dieser aber, wie die Macht, überall vorhanden sei und sich deswegen in der eigenen Rede vom Diskurs selber der Diskurs durchsetzt, weist der Modedenker Wahrheit immer als ideologisches Konstrukt und Geschichte als große Erzählung zu denunzieren. Proklamiertermaßen abhold jeder Systematik, schließt sich seine zuerst nur für Philosophen, heute jedoch in jedem Fall für Konsumenten, kulturgenießende, tief faszinierende Denkwelt so zwangsläufig systematisch zu einem theoretischen System oder Wahnsystem wie eine hydraulische Presse. Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen, weiß Kafka. Der Künstler hält sich in so gut wie allen Fällen mehr für einen solchen, als er es tatsächlich ist. Eitler Hans Wurst. Diese Zeit geht nicht in die Kunstgeschichte ein, als weißer Schandfleck, ja, als Katastrophe, ja, als Kunstkatastrophe, als ein riesiger Kunstkrater, in den die Leute in 100 Jahren hineinschauen und aus dem es nur herausstinkt. Sonst nichts, sonst nichts. Sonst nichts. Seitdem die Kunst tot ist, ist es bekanntlich kinderleicht geworden, irgendeinen beliebigen, lethargischen Zuschauer als Künstler zu verkleiden. Da sein Talent nicht vorhanden ist, und er zudem sich weitaus öfter immer gut zuredet, als er sich ganz im Stillen an die jahrelange Ausarbeitung seines möglicherweise doch in minimalen Maßen vorhandenen Talentes machte, verrät er sich selbst, wenn er wie so oft mit Genugtuung und Zufriedenheit von seinen Erzeugnissen salbadert. Jedoch muss zur Gerechtigkeit erwähnt werden, es kommt nicht selten sogar vor, dass ihm sein Heiligenschein von anderen berufenen Künstlern oder sonstigen Kulturschaffenden auf den Rücken gepappt ward, und er dadurch selber irgendwann anfing, an seine Größe zu glauben. So ist der Künstler nur ein ganz normaler Zuschauer, welcher es jedoch verstanden hat, seine Person mit dem Glanz des Individuellen, des Eigenen und Schöpferischen zu versehen, um die Mattheit der Langeweile seiner traurigen Alltagsgestalt mit ein bisschen Flitter und Tand aufzupolieren und blinken und glittern oder auch hupen zu lassen. Da er nicht nur zum Eigendünkel neigt, sondern diesen in seiner Überspanntheit zu einer Perfektion forttreibt, ist es angezeigt, sich seiner Borniertheit gegenüber gar nicht anders als mit einem höflichen Lächeln oder je nach Laune und Situation auch Spott zu zeigen, um ihn in seine Schranken zu weisen. Er ist durch und durch eigen, weist jedoch aufgrund seiner tatsächlichen Blässe und schwatzhaften Nichtsnutzigkeit öfter gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zuschauertypus des Konsumenten Kulturgenießenden auf. Beeindruckt private und normale, aber auch Dauersuchende, kann auch einfach Pseudo-Bohemian genannt werden. Sexuelle baut seine bestimmten sexuellen Vorlieben zu einer Identität aus. Während es doch allein darauf ankäme, zu begreifen, dass er damit nur eine Nische bezieht, welche das sexuelle Spektakel in den letzten Jahrzehnten für spektakuläre Sexualität mit großartiger Geste eingeräumt hat. Aber er spürt sehr genau die Vorteile. Wo er früher noch als Kranker und Perverser eingesperrt oder getötet wurde, darf er sich heute sogar in fetzige Fummelhüllen und mit Regenbogenfahnen wedeln. In dieser Nische verspürt er aber schon Klaustrophobie. Diese Klaustrophobie ist nichts anderes als die Ahnung, dass er sich mit allzu billigen Zugeständnissen zufrieden gibt und sich so seine Sexualität abmarkten lässt. Denn Sexualität ist natürlich keine Frage der Entscheidung oder identitären Festlegung, sondern unterliegt Dynamiken, die den Formen bürokratischer Verwaltung, welche die Gesellschaft ihnen ermöglicht, notwendig zur Gänze entgehen müssen. Ansonsten ist gegen den Homosexuellen nichts einzuwenden. Ist ein Floh, der meint, den Elefanten durch seinen Spott überlegen zu sein, während er natürlich doch von ihm zertreten werden kann. Der Bübische versucht Witze, die er sich zusammen mit seinen Freunden ausgedacht hat, daher mit mäßigem Erfolg, weil sie oft verschroben und nur für Eingeweihte sind. Der Bübische kann getrost ignoriert werden. Der Hypochondrische redet fast immer von seinen Empfindungen, welche, weil der Hypochonder nicht zu leben vermag, Schmerzempfindungen sind. Im Extremfall Todesfurcht bei der kleinsten selbstständigen Regung des Körpers und wenn auch nur die Herzfrequenz steigt. Der Hypochondrische verdrängt selbst seinen Blutkreislauf und bekommt einen Schrecken, wenn er sich versehentlich mit einer Nadel piekst oder mit dem Küchenmesser ritzt. Mal melden die Nerven nichts an sein Hirn, dann wieder übermäßig viel. Christian Buddenbrook: Es ist kein Schmerz, es ist eine Qual, weißt du, eine beständige Qual. Dr. Dröbemüller in Hamburg hat gesagt, dass an dieser Stelle alle Nerven zu kurz sind. Stelle dir vor, an der ganzen linken Seite sind alle Nerven zu kurz bei mir. Hypochonder spürt seinen Körper, kann aber schlecht eingrenzen, wo der Schmerz seinen genauen Ort hat und verwechselt beständig Ursache und Wirkung. Macht lieber Krankengymnastik als Gymnastik. Bleibt immer bei sich, ist dort aber höchst unglücklich. Vor der Welt hat er Angst. Es kann vorkommen, dass er ein schönes, empfindsames, überaus kluges Wesen hat. Dieses wurde dann jedoch vom Monopolkapitalismus zumeist so sehr eingeschüchtert, dass es sich nicht mehr aus der Haut traut. Mitochondria fällt seinem Umfeld deswegen auf die Nerven, weil dieses durch ihn an die eigenen Schmerzen erinnert wird, die selbst der funktionstüchtigste Bürger dank seinen notwendig schlechten Sublimierung und Verdrängungsbemühungen doch auch hat. Auch deswegen auf keinen Fall mit dem Berufsirren zu verwechseln. Spezialfall des Hypochondrischen, nämlich strebsamer Hypochonder, war Goethe, der zahlreiche Bücher gegen die Hypochondrie verfasste, ohne diese jedoch jemals restlos loszuwerden. Der Berufsirre ist eine katilinarische Existenz, aber nicht so, wie er selbst es für sich proklamiert. Im Grunde ist er recht normal und meistens auch liebenswert. Er hat jedoch eine besonders ausgefallene Nische der Kontemplativität bezogen. In einer Gesellschaft, die auf Gewalt basiert, hat der Verfolgungswahnsinnige mit seinem Wahnsinn insofern recht, als er eben die Verfolgung aller durch alle spürt. Sein Problem besteht so vielleicht nur darin, dass er diese Verfolgung ausschließlich auf sich bezieht, während ihr alle unentwegt ausgesetzt sind. In einer Gesellschaft, die von einem Individuum, das sich gesund an Leib und Seele benimmt, libidinöse Leistungen verlangt, die nur vermöge der tiefsten Verstümmelung vollbracht werden können, einer buchstäblichen, tagtäglich sich wiederholenden und daher verinnerlichten Kastration, in einer solchen Gesellschaft besteht die zeitgemäße Krankheit in Wirklichkeit gerade im Normalen. Aber ähnlich wie der Künstler seine Kunst, so baut der Berufsirre seine Schrullen und Mucken, seine Puschel und Neurosen konsequent zu einem Wahn aus. Das heißt, er baut sich seine Identität aus Abweichung von dem, was als psychische Normalität angesehen wird. So meint er, sich in seinem gesamten Umfeld eine Extrawurst herausnehmen zu können, indem er mit Geschichten über seine Symptome hausieren geht. So kauft er sich Mitleid ein und Beachtung, obwohl er, wenn man ihn darauf anspräche, eine solche Vermutung mit Werf als Ungeheuerlichkeit zurückweisen würde. Sein Bewusstsein benutzt er dazu, sich tiefer in seine Misere hineinzuarbeiten, statt alles daran zu setzen, aus ihr herauszukommen. Manchmal schafft er systematisch Situationen, in denen er mit seiner Schwäche erpresst. Dann hat man es mit der Demagogie der Schwäche zu tun. Eine Demagogie, die aufgrund ihres Herkommens kaum noch Zugang zu irgendeinem Bewusstsein von Maß oder Verträglichkeit mehr hat. Dieser Form der Demagogie muss man umso entschlossener Einhalt gebieten, da sie eben von selbst nicht in Grenzen zurückfindet. So straft man den Berufsirren am besten mit der für ihn schlimmsten Reaktion auf sein Theater, mit Nichtbeachtung. Man könnte ihn auch, wie den Künstler, belächeln, aber da seiner überzogenen Komitragödie reale Konflikte zugrunde liegen, ist es ein Gebot des Takts, so rücksichtsvoll mit dem Berufsirren umzugehen, wie er es nur zulässt. So auch, wenn er als Philosoph oder Psycholog auftritt. Wenn er jedoch als Sonderform des aktuellen Kritikers, des Logikers oder sogar des Gewerkschafters auftritt, dann muss er doch aggressiv belächelt werden. Übt sich seit seiner frühesten Jugend hobbyförmig in einem Bereich, in dem sich aufgrund der Komplexität nur Spezialisten mit außergewöhnlich hochspezialisierten Kenntnissen bewegen können. Informatik, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Technik. Der Nerd kann daher vom Kapital ohne Verzögerung und dazwischen geschaltete provisorische Rolle verwertet werden, indem es sein Hobby einfach im professionellen, von den Herrschenden gesteckten Rahmen für seine Zwecke, also der Betreuung und Fortentwicklung der unter Kontrolle der Herrschenden stehenden maschinellen und geistigen Produktivkraft nutzbar macht. Der Nerd verfügt über erstaunliche Kenntnisse auf seinem Gebiet, aber gar keine auf einem anderen. Ist freundlich und liebenswert, wenn er nicht zu verschroben und eigenbrötlerisch ist. Oft verblüffend vorurteilsfrei gegenüber historischen oder auch gegenwärtigen avantgardistischen Bestrebungen. Aber aufgrund seiner Desinteressiertheit und Gleichgültigkeit gegenüber allem, was außerhalb seines Gebietes liegt, wird erst in einer wirklich revolutionären Situation sein Potenzial für die Revolution gehoben werden können. Also dann, wenn das entstehende Proletariat die Maschinerie wenigstens teilweise unter seine Kontrolle gebracht hat und zur Aneignung der verschiedenen Sektoren der Gesellschaft die speziellen Fähigkeiten des Nerds dringend benötigen wird. Zur Energieerzeugung, Aufrechterhaltung der Infrastruktur, zur logistischen, vor allem medizinischen Versorgung der Bevölkerung, technischen Organisation, zum Beispiel der Kommunikation zwischen den Revolutionären etc. In einer solchen Situation wird die revolutionäre Bewegung aller Voraussicht nach auf seine erstaunliche Vorurteilsfreiheit zählen und also damit rechnen können, dass er seine hochspezialisierten Kenntnisse schon längst in den Dienst der zu schaffenden Freiheit gestellt haben wird, wenn sämtliche Schwätzer und Nichtskönner, siehe der Modedenker, der Philosoph etc., gemäß ihrem zur Perfektion ausgearbeiteten Opportunismus noch hin und her überlegen, welches die stärkere Seite darstellt, der sie sich und ihre moderige Denkerei andienen könnten. Ansonsten beschreibt die Rolle des Nerds ausreichend das Wort Nintendo. Nin-ten, japanisch für arbeite hart, aber überlasse den Rest dem Schicksal. Do, japanisch für laden. Der Groupie ist so gut wie immer weiblichen Geschlechts. Dies aus dem einfachen Grund, weil der Wanderprediger, gleich Theoriephallus, so gut wie immer dem männlichen Geschlechte zuzurechnen ist. Der Groupie ist ein besonders wirksames Remedium zur Linderung der schmerzlichen Einsamkeit des Wanderpredigers. Deswegen selten, aber dennoch regelmäßig der einzige Grund für einen Zwist zwischen zwei Wanderpredigern, dessen besondere Heftigkeit alle Fußvölkischen, mangels des Wissens um die virulente Groupie-Intrigen, Bass erstaunt. Der Groupie schwört auf die von den Wanderpredigern zur Einschätzung und Erziehung ihres Fußvolks lancierte Unterscheidung zwischen Softcore und Hardcore. Da der Groupie selbstverständlich der Kategorie Hardcore zugehören will, aber in den meisten Fällen nicht das Zeug dazu besitzt, sich über die Rollen suchendes Fußvolk oder aktives Fußvolk mühsam zum harten Kern des Fußvolks hinaufzuarbeiten, ist er gezwungen, sich die so sehnlichst begehrte väterliche Anerkennung des Wanderpredigers auf anderem Wege zu erkämpfen. Das geschieht in derselben Weise, wie es schon bei Rockgruppen zu beobachten war, namentlich vermittels des Sexus. Wenn der Groupie sich dabei ungeschickt anstellt, sinkt der Ballon seiner Reputation ebenso schnell wieder in sich zusammen, wie er sich durch seine Nähe zum Wanderprediger aufgeblasen hatte. Ist der Groupie in seinem Groupie-Tum jedoch erfolgreich, so kann er es bis dahin bringen, selbst Wanderprediger zu werden. Jedoch nur genau so lange, wie die Gunst des entsprechenden Wanderpredigers andauert. Der Groupie ist eine bemitleidenswerte, aber dennoch nicht weniger lächerliche Gestalt. Da er seine spezifische Form von Kontemplativität durch rege Aktivität im privaten Bereich des Sexus zu überdecken und zu verstecken sucht, dies aber für alle außer dem Wanderprediger und dem Groupie selbst so unglücklich durchsichtig ist, haben wir uns entschlossen, den Groupie hier nicht zu kritisieren. Der Linke. Hier erübrigt sich jede Beschreibung. Der Gewerkschafter. Muss nicht in Gewerkschaften organisiert sein. Hat zur objektiven Aufgabe die Vermittlung zwischen Herrschenden und Volk, wenn Letzteres sich seines erbärmlichen Daseins als Arbeitermasse ein bisschen inne wird und auch nur die kleinsten Anstalten trifft, sich den Zumutungen der herrschenden Organisation ihrer Arbeitskraft in einer noch so kleinen Unbotmäßigkeit entgegenzusetzen. Der Gewerkschafter ist eine schmierige sozialdemokratische oder auch linksradikale Politcharaktermaske. Antagonismenausbügler. So kann er als Seismograf für die Heftigkeit gesellschaftlicher Beben genommen werden. Je hysterischer er die Arbeiter auf die Rückkehr zum Business as usual drängt, desto wirksamer und also bei den Herrschenden unerwünschter und also prärevolutionärer waren oder sind die bis dahin getroffenen Maßnahmen der Arbeiter. Der Gewerkschafter ist auch Telos des Linken. Student ist in jedem Falle eine nur provisorische Rolle. Blass, unsympathisch, interessiert sich im Rahmen seiner umfassenden Recherche zur Heranholung von Material für seine objektive Aufgabe, die Ideologieproduktion, für alles und daher natürlich für nichts. Als studentischer Linker studiert er revolutionäre Bewegungen der Vergangenheit einzig zum Zwecke des Fortredens ihres revolutionären Gehalts. Sein Auftrag ist dann die Würdigung oder Apologie der revolutionären Momente des Geschichtsverlaufs. Diese Sonderform des Studenten hat niemals ein anderes Ziel als die Herstellung von Kontinuität. Der Student ist ein Agent des Staates, fällt ansonsten oft in eins mit dem Privaten, dem Konsumenten oder dem Philosophen oder auch dem Volk. Gehören Irren einer bürokratischen Institution an, die von der Geschichte sofort nach ihrem Entstehen schon wieder aufgelöst worden ist. Weder diese Institution noch die Christen haben es je bemerkt, riechen süßlich, tragen Monchichi-Frisuren und darunter kaum mehr als abstruse Vorstellungen vom Messias, als in der Gestalt eines Pfaffen, der lauwarm von Balkonen heruntermenschelt. Besuchen Kirchentage wie das Fußvolk Podiumsdiskussionen, könnten sich ihrer Konstitution nach Wanderpredigern als suchendes Fußvolk anschließen. Weil sie meistens einer Freikirche angehören, tun sie es jedoch niemals. Die Negation aller dieser Typen erscheint aufgrund der Verfasstheit alles Menschlichen in Rollen- bzw. Typenform und dero zu verstehenden Klassifizierbarkeit notwendig selbst als Typus. Dies ist falscher Schein. Denn der Typus des Negierenden aller Typen ist nichts als die Bewegung der Aufhebung der typenproduzierenden spektakulären Gesellschaft, welche in einer konkreten Person zur Anschauung gerät. Da es nicht weniger als ein heikles und wahrscheinlich ganz nutzloses Unterfangen ist, unterlassen wir es, eine Charakterisierung dieses Typus, der kein Typus ist, mitzuteilen. Wir erwähnen nur noch, dass diese revolutionäre Avantgarde sein heißt mit der Wirklichkeit Schritt halten, unter verschiedenen Namen operiert, sie ein Geheimnis umgibt und sie gleichwohl nichts zu verstecken hat. Man würde etwas, wo nicht Unmögliches, doch gewiss Ungereimtes von uns verlangen, wenn man erwartete, dass wir uns über das Geheimnis der Kosmopoliten noch deutlicher herauslassen sollten. Denn es gehört zur Natur der Sache, dass alles, was man davon sagen kann, ein Rätsel ist, wozu nur die Glieder dieses Ordens den Schlüssel haben. Das Einzige, was wir noch hinzusetzen können, ist, dass ihre Anzahl zu allen Zeiten sehr klein gewesen und dass sie, ungeachtet der Unsichtbarkeit ihrer Gesellschaft, von jeher einen Einfluss in die Dinge dieser Welt behauptet haben, dessen Wirkungen desto gewisser und dauerhafter sind, weil sie kein Geräusch machen und meistens durch Mittel erzielt werden, deren scheinbare Richtung die Augen der Menge irre macht. Wem dies ein neues Rätsel ist, den ersuchen wir, lieber fortzulesen, als sich mit einer Sache, die ihn so wenig angeht, ohne Not den Kopf zu zerbrechen. Diese Informationen stammen von der Führung der planetarischen Hierarchie, also jenen Wesenheiten der geistigen Welt, die für die Erde und ihren Weg tätig sind. Sie wollen uns Menschen Hilfsmittel in die Hand geben, damit wir unseren Weg durch die Zeit des Wachsens einfacher finden. Ebenfalls sollen uns die vielen praktischen Hinweise helfen, unsere Aufgaben anzunehmen und sie zu erfüllen. Da diesen Wesenheiten unser Wohl sehr am Herzen liegt, sprechen sie uns in ihren Informationsbriefen direkt und in Liebe an. Es liegt also an uns, dass wir uns auch direkt ansprechen lassen, dass wir uns diesen Hilfen aus der geistigen Welt gegenüber öffnen. Thank you. Je weniger die Satzzeichen, isoliert genommen, Bedeutung oder Ausdruck tragen, je mehr sie in der Sprache den Gegenpol zu den Namen ausmachen, desto entschiedener gewinnt ein jegliches unter ihnen seinen physiognomischen Stellenwert, seinen eigenen Ausdruck, der zwar nicht zu trennen ist von der syntaktischen Funktion, aber doch keineswegs in ihr sich erschöpft. Die Erfahrung des grünen Heinrich, der nach dem großen deutschen P befragt, ausruft, das ist der Pumpernickel, gilt erst recht für die Figuren der Interpunktion. Gleicht nicht das Ausrufungszeichen dem drohend gehobenen Zeigefinger? Sind nicht Fragezeichen wie Blinklichter oder ein Augenaufschlag? Doppelpunkte sperren Karl Kraus zufolge den Mund auf. Weh dem Schriftsteller, der sie nicht nahrhaft füttert. Das Semikolon erinnert optisch an einen herunterhängenden Schnauzbart. Stärker noch empfinde ich seinen Wildgeschmack. Dumm, schlau und selbstzufrieden lecken die Anführungszeichen sich die Lippen. Alle sind Verkehrssignale. Am Ende wurden diese ihnen nachgebildet. Ausrufungszeichen sind rot, Doppelpunkte grün, Gedankenstriche befehlen Stopp. Aber es war der Irrtum der George-Schule, sie darum mit Zeichen der Kommunikation zu verwechseln. Vielmehr sind es solche des Vortrags. Sie dienen nicht beflissen dem Verkehr der Sprache mit dem Leser, sondern hieroglyphisch einem, der im Sprachinnern sich abspielt, auf ihren eigenen Bahnen. Überflüssig darum, sie als überflüssig einzusparen. Dann verstecken sie sich bloß. Jeder Text, auch der dichtest gewobene, zitiert sie von sich aus, freundliche Geister, von deren körperloser Gegenwart der Sprachleib zehrt. In keinem ihrer Elemente ist die Sprache so musikähnlich wie in den Satzzeichen. Komma und Punkt entsprechen dem Halb- und Ganzschluss. Ausrufungszeichen sind wie lautlose Beckenschläge. Fragezeichen Phrasenhebungen nach oben. Doppelpunkte dominant Septimakkorde. Und den Unterschied von Komma und Semikolon wird nur der recht fühlen, der das verschiedene Gewicht starker und schwacher Phrasierungen in der musikalischen Form wahrnimmt. Vielleicht ist aber die Idiosynkrasie gegen Satzzeichen, der kein Aufmerksamer sich ganz entziehen wird, gar nicht so sehr Auflehnung gegen ein ornamentales Element, wie das darin sich niederschlägt, wie heftig Musik und Sprache auseinanderstreben. Kaum jedoch wird man es für Zufall halten können, dass die Berührung der Musik mit sprachlichen Satzzeichen an das Schema der Tonalität gebunden war, das unterdessen zerfiel, und dass man die Mühe der neuen Musik recht wohl als eine um Satzzeichen ohne Tonalität darstellen könnte. Ist aber Musik gezwungen, in Satzzeichen das Bild ihrer Sprachähnlichkeit zu bewahren, so mag die Sprache ihrer Musikähnlichkeit nachhängen, indem sie den Satzzeichen misstraut. Der Unterschied zwischen dem griechischen Semikolon, jenem erhöhten Punkt, der der Stimme verwehren will, sich zu senken, und dem deutschen, das mit Punkt und Unterlänge die Senkung vollzieht und gleichwohl, indem es den Beistrich in sich aufnimmt, die Stimme in der Schwebe lässt, wahrhaft ein dialektisches Bild. Dieser Unterschied scheint den zwischen der Antike und dem christlichen Zeitalter, der durchs Unendliche gebrochenen Endlichkeit, nachzuahmen. Auf die Gefahr hin, dass das heute gebräuchliche griechische Zeichen erst von Humanisten des 16. Jahrhunderts erfunden ward. In den Satzzeichen hat Geschichte sich sedimentiert. Und sie ist es weit eher als Bedeutung oder grammatische Funktion, die aus jedem erstarrt und mit leisem Schauder herausblickt. Wenig fehlt darum, und man möchte für die wahren Satzzeichen nur die der deutschen Fraktur halten, deren grafisches Bild allegorische Züge bewahrt und die der Antiqua für bloße säkularisierte Nachbilder. Das geschichtliche Wesen der Satzzeichen kommt daran zutage, dass an ihnen genau das veraltet, was einmal modern war. Ausrufungszeichen sind unerträglich geworden als Gebärde der Autorität, mit der der Schriftsteller von außen her einen Nachdruck zu setzen versucht, den die Sache nicht selbst ausübt. Während das musikalische Seitenstück zum Ausrufungszeichen, das Sforzato, heute noch so unentbehrlich ist wie zu Beethovens Zeiten, als es den Einbruch subjektiven Willens ins musikalische Gewebe markierte. Die Ausrufungszeichen aber sind zu Usurpatoren von Autorität, Beteuerungen der Wichtigkeit verkommen. Sie waren es indessen, die einmal die grafische Gestalt des deutschen Expressionismus prägten. Ihre Häufung lehnte sich gegen die Konvention auf und war Symptom der Ohnmacht zugleich, das Sprachgefüge von innerher zu verändern, an dem man stattdessen von außen rüttelte. Sie überleben als Male des Bruchs von Idee und Realisiertem aus jener Epoche, und ihre hilflose Beschwörung errettet sie in der Erinnerung. Verzweifelte Schriftgebärde, die vergebens über die Sprache hinaus möchte. In ihr hat der Expressionismus sich verbrannt. Mit dem Ausrufungszeichen hat er die eigene Wirkung sich gut geschrieben und darum ist sie in ihnen verpufft. Sie gleichen in expressionistischen Texten heute den Millionenziffern auf Banknoten der deutschen Inflation. Literarische Dilettanten sind daran kenntlich, dass sie alles miteinander verbinden wollen. Ihre Produkte haken die Sätze durch logische Partikel ineinander, ohne dass die von jenen Partikeln behauptete logische Beziehung waltete. Wer nichts wahrhaft als Einheit zu denken vermag, dem ist alles unerträglich, was ans Brüchige, Abgesetzte mahnt. Erst wer eines Ganzen mächtig ist, weiß um Zäsuren. Die aber lassen sich vom Gedankenstrich lernen. An ihm wird der Gedanke seines Fragmentcharakters inne. Nicht zufällig wird gerade dies Zeichen dort, wo es seinen Zweck erfüllt, wo es trennt, was Verbundenheit vortäuscht, im Zeitalter des fortschreitenden Sprachzerfalls vernachlässigt. Es hält nur noch dazu her, läppisch auf Überraschungen vorzubereiten, die eben dadurch keine mehr sind. Der ernste Gedankenstrich, sein unübertroffener Meister in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, war Theodor Storm. Selten sind die Satzzeichen so tief dem Gehalt verschworen wie jene in seinen Novellen, stumme Linien der Vergangenheit, Falten auf der Stirn der Texte. Die vortragende Stimme fällt mit ihnen in sorgenvolles Schweigen. Die Zeit, die sie zwischen zwei Sätzen einsprengen, ist eine des lastenden Erbes und hat, kahl und nackt zwischen den angezogenen Ereignissen, etwas vom Unheil des Naturzusammenhangs und von der Scham, daran zu rühren. So diskret versteckt sich der Mythos im 19. Jahrhundert. Er sucht Unterschlupf in der Typografie. Den Verlusten, mit denen die Interpunktion am Sprachzerfall teilhat, rechnet der des schräg gestellten Strichs, wie er etwa Verse einer Strophe voneinander sondert, die in einem Prosastück zitiert ist. Als Strophe gesetzt, zerrisse sie barbarisch das Sprachgewebe. Einfach als Prosa gedruckt, machen Verse einen lächerlichen Effekt, weil Metron und Reim als karlauerhafter Zufall erscheinen. Der moderne Gedankenstrich aber ist zu krass, um zu leisten, was er in dergleichen Fällen leisten sollte. Die Fähigkeit, physiognomisch solche Differenzen wahrzunehmen, ist jedoch die Voraussetzung für jeglichen angemessenen Gebrauch der Satzzeichen. Drei Punkte, mit denen man in der Zeit des zur Stimmung kommerzialisierten Impressionismus Sätze bedeutungsvoll offen zu lassen liebte, suggerieren die Unendlichkeit von Gedanken und Assoziation, die eben der Schmock nicht hat, der sich darauf verlassen muss, durchs Schriftbild sie vorzuspiegeln. Reduziert man aber, wie die George-Schule, jene den unendlichen Dezimalbrüchen der Arithmetik entwendeten Punkte auf die Zahl 2, so meint man, die fiktive Unendlichkeit ungestraft weiter beanspruchen zu können, indem man, was dem eigenen Sinn nach unexakt sein will, als exakt drapiert. Der Interpunktion des unverschämten Schmocks ist die des Verschämten nicht überlegen. Anführungszeichen soll man nur dort verwenden, wo man etwas anführt, beim Zitat. Allenfalls, wo der Text von einem Wort, auf das er sich bezieht, sich distanzieren will. Als Mittel der Ironie sind sie zu verschmähen. Denn sie dispensieren den Schriftsteller von jenem Geist, dessen Anspruch der Ironie unabdingbar innewohnt, und freveln an deren eigenem Begriff, indem sie sie von der Sache trennen und das Urteil über diese als vorentschieden hinstellen. Die gehäuften ironischen Anführungszeichen bei Marx und Engels sind Schatten, welche das totalitäre Verfahren vorauswirft über ihre Schriften, die das Gegenteil meinten. Der Samen, aus dem schließlich wurde, was Karl Kraus das Moskau der Welt nannte. Die Gleichgültigkeit gegen den sprachlichen Ausdruck, die in der mechanischen Überantwortung der Intention ans typografische Klischee sich kundgibt, weckt den Verdacht, es sei eben die Dialektik stillgestellt, die den Inhalt der Theorie ausmacht, und das Objekt werde ihr von oben her verhandlungslos subsumiert. Dort, wo es überhaupt etwas zu sagen gibt, weist allerorten Indifferenz gegenüber der literarischen Form auf Dogmatisierung des Inhalts. Der blinde Richtspruch der ironischen Anführungszeichen ist deren grafischer Gestus. Theodor Hecker erschrak mit Recht darüber, dass das Semikolon ausstirbt. Er erkannte darin, dass keiner mehr eine Periode schreiben kann. Dazu gehört die Furcht vor seitenlangen Abschnitten, die vom Markt erzeugt ward. Von dem Kunden, der sich nicht anstrengen will und dem erst die Redakteure und dann die Schriftsteller, um ihr Leben zu erwerben, sich anpassten, bis sie am Ende der eigenen Anpassung Ideologien wie die der Luzidität, der sachlichen Härte, der gedrängten Präzision erfanden. Bei dieser Tendenz lassen aber Sprache und Sache nicht sich trennen. Durch das Opfer der Periode wird der Gedanke kurzatmig. Die Prosa wird auf den Protokollsatz, der Positivisten liebstes Kind, heruntergebracht, auf die bloße Registrierung der Tatsachen, und indem Syntax und Interpunktion des Rechts sich begeben, diese zu artikulieren, zu formen, Kritik an ihnen zu üben, schickt bereits die Sprache sich an, vor dem bloß Seienden zu kapitulieren, ehe nur der Gedanke Zeit hat, diese Kapitulation eifrig von sich aus ein zweites Mal zu vollziehen. Mit dem Verlust des Semikolons fängt es an, mit der Ratifizierung des Schwachsinns durch die von aller Zutat gereinigte Vernünftigkeit hört es auf. Die Sensibilität des Schriftstellers in der Interpunktion bewährt sich in der Behandlung der Parenthesen. Der Vorsichtige wird dazu neigen, sie zwischen Gedankenstriche zu stellen und nicht in Klammern. Denn die Klammer nimmt die Parenthese aus dem Satz ganz heraus, schafft gleichsam Enklaven, während doch nichts, was in guter Prosa vorkommt, dem Gesamtbau entbehrlich sein sollte. Mit dem Zugeständnis solcher Entbehrlichkeit geben die Klammern stillschweigend den Anspruch auf die Integrität der sprachlichen Gestalt auf und kapitulieren vor der pedantischen Banausie. Dagegen halten die Gedankenstriche, welche die Parenthese aus dem Fluss herausstauen, ohne sie ins Gefängnis zu sperren, Beziehung und Distanz gleichermaßen fest. Aber wie das blinde Vertrauen auf ihre Kraft, das zu leisten, illusionär wäre, indem es vom bloßen Mittel erwartete, was einzig von Sprache und Sache selber geleistet werden kann, so lässt sich an der Alternative von Gedankenstrichen und Klammern entnehmen, wie hinfällig abstrakte Normen der Interpunktion sind. Proust, den keiner leicht einen Banausen nennen wird und dessen Pedanterie nichts ist, als ein Aspekt seiner großartigen mikrologischen Kraft, hat unbedenklich mit Klammern gearbeitet. Vermutlich, weil in den großen Perioden die Parenthesen so lang gerieten, dass ihre bloße Länge die Gedankenstriche annulliert hätte. Sie bedürfen festerer Dämme, um nicht die ganze Periode zu überfluten und jenes Chaos zu bereiten, dem jede dieser Perioden atemlos abgezwungen ward. Das Recht für den proustschen Interpunktionsgebrauch liegt aber einzig beim Ansatz seines gesamten Romanwerkes. Dass der Schein des Kontinuums der Erzählung durchbrochen wird, dass durch alle seine Fenster der asoziale Erzähler hineinzuklettern bereit ist, um den dunklen Ton du Ré mit der Blendlaterne der gar nicht so unwillkürlichen Erinnerung zu beleuchten. Seine eingeklammerten Parenthesen, die wie das Schriftbild so den Vortrag unterbrechen, sind Denkmäler der Augenblicke, da der Autor müde des ästhetischen Scheins und misstrauisch gegen die Selbstgenügsamkeit der Vorgänge, die er doch ohnehin nur aus sich hervorspinnt, offen die Zügel ergreift. Den Satzzeichen gegenüber befindet der Schriftsteller sich in permanenter Not. Wäre man beim Schreiben seiner selbst ganz mächtig, man fühlte die Unmöglichkeit, je eines richtig zu setzen und gäbe das Schreiben ganz auf. Denn die Anforderungen der Regeln der Interpunktion und des subjektiven Bedürfnisses von Logik und Ausdruck lassen sich nicht vereinen. In den Satzzeichen geht der Wechsel, den der Schreibende auf die Sprache zieht, zu Protest. Weder kann er den vielfach starren und groben Regeln sich anvertrauen, noch kann er sie ignorieren, wenn er nicht einer Art Eigenkleidung verfallen und durch die Pointierung des Unscheinbaren, und Unscheinbarkeit ist das Lebenselement der Interpunktion, deren Wesen verletzen will. Umgekehrt aber darf er, wenn er es ernst meint, nichts von dem, was er sucht, einem Allgemeinen opfern, mit dem kein Schreibender heute sich ganz und gar identisch fühlen kann und mit dem er sich überhaupt nur um den Preis des Archaisierens gleichzusetzen vermöchte. Jedes Mal ist der Konflikt auszutragen und man braucht viel Kraft oder viel Dummheit, um darüber nicht den Mut zu verlieren. Zu raten wäre allenfalls, man solle mit den Satzzeichen umgehen, wie Musiker mit verbotenen Fortschreitungen der Harmonien und Stimmen. Einer jeden Interpunktion, wie einer jeden solchen Fortschreitung, lässt sich anmerken, ob sie eine Intention trägt oder bloß schlampt. Und subtiler, ob der subjektive Wille die Regel brutal durchbricht oder ob das wägende Gefühl sie behutsam mitdenkt und mitschwingen lässt, wo er sie suspendiert. Das wird sich besonders an den unscheinbarsten Zeichen erweisen, den Kommata, deren Beweglichkeit sich am ehesten dem Ausdruckswillen anschmiegt, die aber gerade in solcher Nähe zum Subjekt die Tücke des Objekts entfalten und besonders empfindlich werden mit Ansprüchen, die man ihnen kaum zutraut. Jedenfalls wird heute wohl der am besten fahren, der an die Regel besser zu wenig als zu viel sich hält. Denn die Satzzeichen, welche die Sprache artikulieren und damit die Schrift der Stimme anähneln, haben durch ihre logisch-semantische Verselbstständigung von dieser doch gleich aller Schrift sich geschieden und geraten in Konflikt mit ihrem eigenen mimetischen Wesen. Davon sucht der asketische Gebrauch der Satzzeichen etwas gut zu machen. Jedes behutsam vermiedene Zeichen ist eine Reverenz, welche die Schrift dem Laut darbringt, den sie erstickt. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Und jetzt wissen wir auch, warum Theodor W. Adorno niemals nie Klammern verwendet in seinen vielen Schriften. Was haben wir heute gehört? Es ging um Typen, Typen, Typen. Um Typologie und Typografie. In der letzten halben Stunde haben wir typografische Reflexionen über Satzzeichen gehört, die vor allem aus sind auf Sensibilität des Schriftstellers in der Interpunktion und doch mit erstaunlichen Einsichten aufgewartet haben. Das Ganze kam von 1956, eben von Theodor W. Adorno. Und in den vorangegangenen 90 Minuten ging es um einen fast schon manifestartigen Text von der Führung der planetarischen Hierarchie. Es ging um den Zuschauer, eine Typologie der verschiedenen ökonomischen, politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Rollen, unter denen die Kontemplativität des Zuschauers und Zuhörers Personam aufzutreten pflegt.